komme ich hier raus? Ich fühle nur dunkel. Mein geflügelter Leib spannt sich nicht auf. Ich bin unruhig. Ich bin in Bewegung. Ich bin da und meine Existenz verlangt nach Entfaltung. Aber ich taste nur Höhle, nur zu viel essbare Wand. Wohin? Wie komme ich hier raus? Ich fühle nur dunkel. Mein geflügelter Leib spannt sich nicht auf. Ich bin ratlos. Ich bin im Kreis. Ich bin da und meine Existenz verlangt nach Entfaltung. Aber ich taste nur Dröhnen, gefährliche Vibration. Tage des Vaters wie Regen. Tage des Vaters wie Regen durch die Nacht. Das Starren brennt in den Lidern. Der aseptische Luftraum flaniert durch den Geschmack. Ein Korsett aus Kaffee stützt meinen Körper. Die Nacht kriecht zu langsam in den Tag. Mein schwankender Schädel wartet auf sein Signal. Eine Bewegung, die niemand verlangt. Ein Formular erwachte Monitor. Vom Leben ausgeschiedene Daten warten auf ihre Vervollständigung. Das Starren brennt in den Lidern. Der aseptische Luftraum flaniert durch den Geschmack. Endlich, das Telefon durchschlägt mein Schädel. Mein Job wird verlangt. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Alles ist Funktion, die Takte des Diesels, der Intervall des Wischers, euer Schlaf und mein Wachen, der Job, die Entsorgung von Tod. Du da unter der Plane, ich muss jetzt zu deinem Gesicht, mach dir keine Sorgen, das Tier in deinem Rachen erschreckt mich nicht. Wohin? Wie komme ich hier raus? Ich fühle nur Grelles, mein geflügelter Leib spannt sich nicht auf. Das Starren brennt in den Lidern. Eine Bewegung, ein Formular, erwachte Monitor vom Leben. Ausgeschiedene Daten warten auf ihre Vervollständigung. Ich tippe Buchstaben zu einem Namen. Deine Seele irrt noch neben ihrem Glas. Ich lasse sie bald fliegen, der Regen lässt schon nach. Mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung. Dein Tod ist mein Geschenk, dein Tod ist meine Abwechslung innerhalb der Arbeitszeitenregelung.